Ein Sprecher des TVÖAK-Außenministeriums antwortete am 4. August auf die Fragen des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass das US-Außenministerium einen Beschluss über das Verbot der Reise der US-Bürger in die TVÖAK veröffentlicht hatte. Darin hieß es, am 2. August auf die Fragen des Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass das US-Außenministerium einen Beschluss über das Verbot der Reise der US-Bürger in die TVÖAK veröffentlicht hatte. Darin hieß es, am 2. August machte das US-Außenministerium den Beschluss über das Verbot der Reise der US-Bürger in die TVÖAK bekannt. Die TVÖAK fördert ungeachtet der TVÖAK-Politik der Regierungen aller Länder den Austausch und Verkehr in verschiedenen Formen, einschließlich des Besuchs der Bürger aller Länder in der Republik. In der TVÖAK mit höchst sicherer und stabilster staatlicher Gesellschaftsordnung besteht überhaupt keine Ursache der persönlichen Gefahr für die Ausländer. Das gaben die Menschen der Welt, darunter auch viele US-Amerikaner, die die TVÖAK besucht haben, einstimmig zu. Einige US-Bürger, die aufgehetzt von den unreinen bösen Kräften der USA gegen die TVÖAK feindselige Tätigkeiten verübt hatten, wurden nach dem Gesetz der TVÖAK dementsprechend bestraft. Es gibt in der Welt kein Land, das solche Verbrecher zulässt. Die Bestrafung der Verbrecher ist eine gebührende Ausübung des Rechtes eines souveränen Staates. Die US-Administration bekrittelte dieses Recht und verhängte das Verbot der Reise der US-Bürger in die TVÖAK. Es ist die gemeinen Machenschaften zur Beschränkung des menschlichen Verkehrs mit der Absicht, die Würde der TVÖAK zu beeinträchtigen und das wahre Antlitz der TVÖAK, die sich unter dem Banner der Linie der parallelen Entwicklung der Wirtschaft und Atomstreitkräfte im hohen Tempo entwickelt und die Fehler ihrer feindseligen TVÖAK-Politik den amerikanischen Reisenden nicht zu zeigen. Das zeigt auch, dass die US-Administration die TVÖAK als Feind betrachtet. Jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo die US-Administration zur Vernunft kommt und auf ihre feindselige TVÖAK-Politik verzichtet. Für alle US-Amerikaner, die sich mit gutem Willen die TVÖAK besuchen und ihre Realität unmittelbar erleben möchten, ist das Tor zur TVÖAK immer offen.